Deutschlandfunk, Medias Res. Der Fall des Journalisten Klaas Relotius, der in größerem Umfang Reportagen für den Spiegel und andere Blätter gefälscht hat, beschäftigt uns seit 3 Wochen. Bislang hat sich Relotius selbst nicht zu einem Interview durchringen können. Bei mir im Studio ist die Kollegin Bettina Schmieding. Und als die heute Morgen grinsend mit dem Satz »Ich habe am Freitagnachmittag Klaas Relotius interviewt« in unsere Themenbesprechung gekommen ist, da war ihr die Aufmerksamkeit von uns allen sicher. Das war ein bisschen gemein, Herr Borges, das gebe ich zu. Und ein bisschen aufmerksamkeitsheischend war das auch. Ja, und aber damit sind wir ja im Grunde auch schon ganz direkt beim Thema. Es geht um Recherche und es geht darum, wie man die Aufmerksamkeit der Medienwelt bekommt, die sich ja immer schneller dreht und die immer neuen Stoff braucht. Und wir Medienschaffenden, also Sie und ich, wir brauchen diese Droge Neuigkeit und diese Droge Exklusivität natürlich auch. Und was ist nun tatsächlich passiert? Freitagmittag kam ein Kollege in der Redaktion um die Ecke und hielt seinen Kopf bei mir ins Büro und sagte, möchtest du vielleicht Klaas Relotius interviewen? Und das ist also der, auf den wir im Grunde alle, also alle Medienjournalisten seit Wochen, also seit dem 19. Dezember eigentlich irgendwo scharf sind. Wir haben eine Anfrage an ihn gestellt, ich glaube am 19. oder 20. Dezember und seitdem nichts mehr gehört. Und plötzlich kriegen wir am Freitagnachmittag also eine E-Mail, vermeintlich von ihm mit seiner Handynummer und schönen Grüßen, Klaas Relotius unten drunter. Und diese Mail ging auch an andere Medien, wie wir mittlerweile wissen. Wir haben dann ein Vorgespräch mit ihm geführt, 20 Minuten lang, und darin dann relativ schnell große Zweifel an seiner Identität bekommen. Wir hatten nicht an seine Spiegel-E-Mail-Adresse geschrieben, sondern an ein Formular auf seiner Homepage. Und er hatte uns vermeintlich von seiner Spiegel-E-Mail-Adresse / einer T-Online-Adresse zurückgeschrieben. Und das kam uns schon ein bisschen komisch vor. Die Handynummer stimmte auch nicht. Das haben wir mit einer Recherche bei Kollegen rausbekommen. Und sein Anwalt hat uns dann tatsächlich gesagt, dass das nicht sein Mandant sein könne, denn der gebe keine Interviews. Der Mann war irgendwie verdächtig unreflektiert, haben wir gedacht. Irgendwie nur wütend und gar nicht selbstkritisch. Also am Freitag konnte die Redaktion keinen Beleg finden, dass das wirklich Relotius war. Dabei hätte sie es ja dann auch bewenden lassen können. Interessanterweise diskutieren wir seit Freitag in der Redaktion ganz intensiv, so auch heute Morgen. Sie haben es eben gesagt, die Versuchung ist immer groß. Also da kommt jemand auf uns zu, der sagt, er kann uns was exklusiv erzählen. Dann ist man so ein bisschen wie im Rausch. Gleichzeitig muss man aber natürlich sich immer die Frage stellen, gucken wir da genug hin? Hat der Spiegel auch genug hingeguckt? Und ist das nicht vielleicht doch? Die E-Mail-Kommunikation, von der ich gerade sprach, die hing an der Mail von ihm. Und eine Kollegin hat dann direkt rausgefunden, dass das Datum in diesem E-Mail-Header nicht mit dem Wochentag übereinstimmte. Das war jetzt für uns zunächst einmal der Beleg, der ist es nicht. Aber um die Verwirrung noch zu vergrößern, haben wir dann irgendwie gedacht, naja, Relotius hat doch auch diese berühmte Spiegel-Dokumentation ein bisschen mit fingierten E-Mail-Verläufen mit vermeintlichen Interviewpartnern betrogen. Vielleicht ist er es also doch. Haben wir denn inzwischen eine Idee, warum sich überhaupt jemand als Klaas Relotius ausgibt? Ach, da gibt es verschiedene Theorien. Ich nehme an, in den anderen Medienhäusern werden die sich das momentan genauso fragen, wer der Herr denn nun eigentlich ist. Also man könnte sich politische Kräfte vorstellen, die aus der Glaubwürdigkeitskrise der Medien Profit schlagen wollen. Satiriker wie Jan Böhmermann oder die Titanic, die hätten durchaus das Zeug dazu. Aber vielleicht ist es auch einfach nur ein Journalist, der sich gerne größer machen will, als er ist, oder der sich an der Aufarbeitung des Themas durch die Medien stört. Und was nehmen wir jetzt am Ende mit für unsere journalistische Arbeit? Ja, da zieht uns irgendwie ein Pseudo-Relotius wieder mitten rein in den Fall Relotius. Wir erinnern uns, es ist zu schön, um wahr zu sein, dieses gute alte deutsche Sprichwort. Das galt nicht beim Spiegel und das galt auch bei uns allen nicht. Bei den Lesern und Leserinnen, die den Relotius-Text gelesen haben. Alle sind irgendwie drauf reingefallen und vielleicht wollte da einer uns Journalisten mit unseren eigenen Waffen schlagen. Im Vorgespräch ist mir übrigens aufgefallen, dass ich mit dem Pseudo-Relotius geführt habe. Da hat er was gesagt, das ich ganz interessant fand. Er sei wütend darüber, dass der Spiegel seine Geschichte aufgedeckt habe mit einer Geschichte, die genauso aufgebläht gewesen sei wie die Fake-Stories von ihm. Also sinngemäß, erst liefere ich dem Spiegel die Geschichten und dann macht der Spiegel mich zur Geschichte. Ich habe darüber nachgedacht, ob der Spiegel wirklich verstanden hat, dass er selbst irgendwo Teil des Problems ist oder vielleicht auch wir alle. Heute schreibt der US-Kollege James Kirchick, dass Anti-Amerikanismus im Fall Relotius stecke. Ob das stimmt, das weiß ich nicht, kann ich irgendwie nicht richtig sagen. Aber Relotius kam ja auf jeden Fall mit seinen Reportagen durch, weil es einen Markt dafür gab, weil wir alle diese Geschichten so wollten. Übrigens verstehe ich seit letztem Freitag auch ein bisschen besser, was beim Spiegel so los sein muss, seit 2,5 Wochen auf einen Betrüger reinzufallen. Ist für Journalisten, die dafür bezahlt werden, nichts zu glauben und alles zu hinterfragen, irgendwie besonders bitter. Allein die Vorstellung, die war für uns in der Redaktion Medias Res wirklich gruselig. Bettina Schmieding über den falschen Klaas Relotius, der gerne ein Interview geben würde, hierfür aber noch keine Redaktion gefunden hat. Vielen Dank.